Es geschah am späten Vormittag. Zwei vermummte und schwer bewaffnete Männer stürmen in die Redaktionsräume und beginnen sofort zu schießen. Im Nachbargebäude fliehen verängstigte Menschen aufs Dach. Einer filmt die Szene mit seinem Handy. La, la, la! Die Angreifer richten ein Blutbad an. Obwohl Wachmannschaften das Feuer erwidern, gelingt den Attentätern die Flucht. Eine Anwohnerin verfolgt die Szene vom Fenster aus. Wir saßen gerade beim Frühstück, da hörten wir Schüsse. Wir haben das Fenster aufgemacht und erst einen und dann einen weiteren Polizisten gesehen, die hinter einer dritten Person herliefen. Der Polizist hat uns während der Verfolgung zugerufen, gehen Sie rein. Und das haben wir dann auch gemacht. Et donc ils criaient, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Seither sind die Unbekannten, zu denen noch eine dritte Person gehören soll, auf der Flucht. Zurück bleiben Verletzte und zahlreiche Tote. Unter ihnen die bekanntesten Zeichner des für seine Karikaturen berühmten Satiremagazins. Staatspräsident Hollande eilt sofort zum Unglücksort. La France, Frankreich steht heute unter Schock, unter dem Schock eines Anschlags. Denn es handelt sich um einen Terroranschlag. Daran besteht kein Zweifel. Ça ne fait pas de doute. Die Attentäter sollen in der Redaktion gerufen haben, wir haben den Propheten gerecht. Charlie Hebdo hatte sich immer wieder kritisch mit dem islamistischen Terrorismus auseinandergesetzt. Unter anderem veröffentlichte das Blatt die berühmten Mohammed-Karikaturen. Weil es schon in der Vergangenheit unter anderem einen Brandanschlag gegeben hatte, stand die Zeitung unter Polizeischutz. Die französische Regierung trat am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammen. Für den gesamten Großraum Paris löste sie Terroralarm der höchsten Stufe aus. Schwer bewaffnete Polizisten sichern mögliche Anschlagsziele wie Bahnhöfe, Einkaufszentren und Gotteshäuser. Staatspräsident Hollande rief die Franzosen zur Einheit auf. Am Abend will er eine Fernsehansprache an die Nation richten. Politiker aller demokratischen Parteien verurteilten den Anschlag. Auch der Rat der Muslime distanzierte sich eindeutig und sprach von einem Angriff auf Demokratie und Pressefreiheit. Nach Einschätzung der Regierung besteht die Gefahr weiterer Anschläge. Unter Leitung von Innenminister Cazeneuve tagt ein Krisenstab. Afin de favoriser la neutralisation dans les meilleurs délais. Um die drei Männer, die dieses barbarische Attentat verübt haben, so schnell wie möglich auszuschalten, sind alle Mittel des Innen- und Justizministeriums mobilisiert. Et de la justice sont mobilisés. Derzeit ist völlig unklar, wo sich die Attentäter befinden. Sie hatten sich nach dem Anschlag ein Fluchtfahrzeug besorgt und sind damit verschwunden. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.